1. David bekennt, dass der Herr sein Lichten sein Rettung ist, Weshal bekein furcht im Findet, da der Herr die Festung seines Lebens darstellt, gibt es niemanden, wo dem sich furchten must. 2. Wenn jubeltater, die sein Feinde und Widersacher sind, in Angreifen, im Inzu vernichten, wer den sie stolpen und zu fall kommen. 3. Selbst wenn sich ein Heer gegangen lagert, bleibt sein Haus unerschrocken und sollte sich ein Krieg gegangen erheben, bewahrte denn sein Zuversicht. Für ein einzig bitter Richtäteren den Herrn und danach center sich sein ganzes Leben lang im Haus des Herrn wohnen zu dürfen, die Schönheit des Herrn zu betrachten und sich in seinem Tempel zu erfreuen. 5. Denem Tag des Unglücks word of in seiner Hut bergen, ad word in im Schut seins Zeltes verbergen und in auf einen Felsen erhauen. 6. Infolgedessen word sein haupt sich über sein Feinde ringsam erheben, und a word in seinem Zeltopfer mit Jubel darbringen, warende dem Herrn singt und musisiert. 7. Ruft Lord zum Herrn und bit tätin, nadig zu sein und im zu antworten. 8. Sein Haus vernimmt das Wort des Herrn, such mein Angesicht, woraufhin antwortet, dein Angesicht, Herr, will ich suchen, 9. Afflet, dass der Herr sein Angesicht nicht vor im Verbergen und seinen Diener nicht im Zorn abweisen moge, da stet sein Beistand war. Bittetin, in nicht zu verstessen und nicht zu verlassen, denn Gott ist sein Hilf. 10. Obwohl in sein Vater und sein Mutter verlassen haben mogen, word der Herr in denik aufnehmen. 11. Bittet den Herrn, in seinen Weg zu lehren und in auf einem Geraden Fad zu führen, insbesondere wegen seiner Feinde. 12. Flet, in nicht der Wat seiner Widersacher Preis zu geben, da sich falsch zugen gegen in erhoben haben und gemend, der Bossheit verbreitet. 13. Wer verzweifelt, wenn nicht die Gewissheit hat, die Gut des Herrn im Land der Lebenden zu erfahren. 14. Fordert sich selbst auf, geduldig auf den Herrn zu warten, mutig und stark zu sein, und wiederholt die Ermahnung, auf den Herrn zu harren.